WDR 3. Studio Akustische Kunst. Heute im Programm Stimme Maurizio Kagel. Eine Sendung von Klaus Schöning im Gespräch mit Maurizio Kagel, begleitet von zahlreichen Hörbeispielen aus den Stimmenlandschaften des vielseitigen Komponisten. Was machen wir hier? Wir sollen uns erinnern. Erinnerst du dich? Das ist lange her. Vor 40 Jahren. Wieso 40? Rechne mal. Bis 2009. Ah ja. Erkennst du es wieder? Unser altes Funkhaus. Ja, 2009, Maurizio, bald sind wir soweit. Du erinnerst dich, mit diesem Science-Fiction-Jingle fingen immer unsere kleinen, ein wenig didaktischen Gesprächssendungen an, die wir vor 20 Jahren in 5 Folgen hier in diesem WDR-Studio realisiert haben. Es waren kurze, improvisierte Gespräche über die Möglichkeiten einer damals noch neuen Praxis des Hörspielmachens. Es war die Zeit, du erinnerst dich, des sogenannten neuen Hörspiels. Und wir nannten die Reihe das Handwerkszeug, kleines Organon. Organon, das stammte von dir, nicht Organon, sondern kleines Organon des Hörspielmachens. Es waren Reflexionen über das Geräusch, das Mikrofon, die Pause, das Manuskript, den Schnitt. Und in der Programmankündigung schrieben wir damals unter anderem, ich lese das mal vor, 2 altgewordene Hörspielmacher erinnern sich im Jahre 2009 an ihre Zeit in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, in der viele von uns Neues ausprobierten, vergessene Entdeckungen wiederentdeckten und Möglichkeiten der akustischen Welt erkundeten. Bei ihrem Gang durch Produktionsbüros, durch verstaubte Archive und Studios fragen sie sich, was aus der Kreativität von damals geworden ist. Sie blättern in alten Texten und Partituren, in Regiebüchern, spielen Tonbänder ab. Erinnerungen werden wach an das Handwerkszeug des Hörspielmachens, an die Chancen der neuen radiophonischen Kunst. Soweit unser gemeinsamer Text zu diesem kleinen Organon. Das war, wie gesagt, 1979. Nun, Maurizio, ich möchte dir vorschlagen, das kleine Organon heute fortzusetzen mit einem weiteren, jedoch speziellen Kapitel, der Stimme. Speziell, weil es sich um deine Stimme handeln soll. Denn beim Durchstöbern im Archiv des Studio Akustische Kunst fiel mir auf, dass wir mit dir in den letzten 30 Jahren nicht nur 16 Hörstücke und Klangkompositionen produziert haben und dass du diese Werke nicht nur als Autor, Komponist und als Regisseur realisiert hast, sondern dass du mit deiner in, wie ich finde, vielfacher Hinsicht unvergleichlichen Stimme in mehreren Stücken gleichzeitig auch als Schauspieler, als Sprecher und als Sänger agiert hast. Diese unbändige Lust an der Darstellung deiner Stimme hast du bereits vor 30 Jahren in deinem ersten Stück mit dem beziehungsreichen Titel Hörspiel, ein Aufnahmezustand 1969 dokumentiert, wobei du sinnigerweise das Wort Hörspiel in Klammern gesetzt hattest. Also gleichsam das Genre, in dem du dann endlich, wie du sagtest damals, arbeiten konntest, gleichsam zitiert hast. Nun, und du spieltest die Doppelrolle eines musikalischen Aufnahmeleiters und des Regisseurs deines eigenen Stückes. Nun, das war vor 30 Jahren. Erinnerst du dich noch an diese Rolle und an den erstaunlichen Aufnahmeprozess? Ja, ich erinnere mich natürlich an einen Aufnahmezustand. Ich setzte damals der Begriff Hörspiel in Klammern, um ihm auszuklammern sozusagen. Das war meine Beziehung zur Sprache ist eine Mischung von Vertrautheit und Verfremdheit. In diesem Stück spielst du ja eigentlich fast die Hauptrolle. Du bist derjenige, der diese Aufnahmen leitet und deine Stimme, die im Studio gehört wird, ist Teil des Hörstückes. Ja, und man hört diese Stimme, man hört sie über Lautsprecher. Ich wollte in Aufnahmezustand meine Stimme einbeziehen, weil ich immer etwas aufgeregt war und sehr viele Musiker übrigens auch, wenn sie im Studio sind und Musik machen und dann hört man eine Stimme und sagt, bitte, da war ein S oder bitte Abschnitt noch einmal. Die Anonymität der Stimme, der Lautsprecher, ist für Musiker, ich glaube auch für Sprecher zum Teil, es regt sie an, weil es kein Dialog ist. Ja. Auch wenn es sehr höflich vorgetragen wird, es hat etwas vom Befehl. Und das kommt hier in diesem Stück gleich zu Beginn ganz stark heraus. Hören wir doch den Anfang mal dieses Stückes, Hörspiel, ein Aufnahmezustand. William Pearson ist im Studio und Speak Softly. Auch hier thematisierst du bereits die Stimme. Es ist ein kleines Exerzitium der Stimmübung. Ein Organon. So, ganz ausspannen bitte, ganz ausspannen. Speak softly. Schultern nach vorne. Speak softly. Speak softly. Dazwischen. Stark einatmen. Speak softly. Speak softly. Durch die Nase einatmen. Speak softly. Speak softly. Lippen vorgeschoben. Ja, Maurizio, speak softly, speak softly. 10 Jahre später dann, 1979, der Tribun. Für einen politischen Redner Marschklänge und Lautsprecher. Eines deiner wohl populärsten Hörstücke. Ausgezeichnet mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden 1979. Und hier aus dem Speak Softly des ersten Stückes, das wir gerade gehört haben, ist dann eine demagogische Rede geworden. Das Aufregende damals schon, fanden wir, an diesem Stück war, dass diese Rede nicht wie im Hörspiel oder im Theater als literarische Vorlage vorhanden war, sondern dass du dich im Studio hier eingeschlossen hattest für mehrere Stunden und diese Tage. Und diese Rede frei improvisiert hattest, allerdings mit kleinen Stichwortkrücken. Erinnerst du dich? Ja, ich hatte ein aus meinem Archiv, ich habe jahrelang immer wieder diese Reden von Politikern verfolgt, schon in Südamerika. Die Sache hat mich fasziniert, dass Politiker heute über die Herstellung von Radiergummis, morgen über Atomzentralen und übermorgen über Magnolienzucht sprechen müssen. Sicherlich schreiben sie die Reden nicht. Es gibt da Ghostwriter und jeder, man nimmt an, jeder versteht, wovon er schreibt. Aber der Politiker muss das verantworten, also identifiziert sich. Und später, das ist eigentlich eine Schizophrenie, diese politische Landschaft, später werden solche Rede analysiert und Herr X hat es gesagt, nicht Herr X hat es geschrieben, sondern Herr X hat gesagt, also er ist eigentlich der Schreibende. Um die Demagogie der politischen Rede, des Sprechens, zu multiplizieren, zu erhöhen, wollte ich frei reden nach Stichworten. Weil ich finde, wenn der Politiker begabt ist, auch im negativen Sinne, dann ist er fähig, über alles zu reden, mit einer ganz bestimmten Leidenschaft und eine Leidenschaft, die passt zu der politischen Linie, die er verfolgt. Und im Studio hast du dann diese Rede über mehrere Tage aufgenommen, dann renotiert, abgeschrieben, Striche in dem Text, der jetzt, also diese Sprache, diese freie Improvisation wurde zu Text, wurde zu Literatur, wurde dann nach dieser Partitur geschnitten und wurde dann dieses Hörspiel von 55 Minuten, zu dem du dann ja auch deine berühmten 10 Märsche, um den Sieg zu verfehlen, geschrieben hast. Ich würde sagen, hören wir mal in den Anfang der ersten Version, also der ursprünglichen Radioversion hinein, die eine freie Improvisation gewesen ist und nicht als Text reproduziert wurde von dir. Wie oft habe ich zu diesem Volk gesprochen? Seid ihr noch da? Mein Volk, liebes Volk, Volk, ich habe euch für immer. Ich werde euch immer in meinem Herzen einschließen. Ja. Ihr seid eine große Nation. Nation. Das ist, was ich euch gegeben habe. Ich. Was ich euch gegeben habe. Was ich euch gebracht habe, bringen, bringen, bringen. Eine Nation, eine Nation. Die Kirche, dann lassen wir die Kirche. Heute die Kirche nicht. Keine Kirche. Frauen und Kinder, Arbeiter. Na. Nicht. Wollen und können. Ja. Wir wollen und wir können. weil wir können, wollen wir. Weil wir können, können wir. Ich freue mich, euch hier zu sehen. Eine einzige Nation von Könnern. Ich will und ihr könnt. Das habe ich euch gebracht. Das war mein Geschenk. Ihr seid mein Geschenk. Ihr seid mein Geschenk für immer. Eine Nation aus Könnern. Eine einzige Nation, die sich durchgeschlagen hat. Die alle Verbündeten Die Verwundeten, die wollen und die können. Der Himmel. Eine Nation im Himmel. Ich will und ich kann. Ich komme zu euch. Ich bin in euch. Ich bin euch. Ich bin hier, weil ich euch bin. Ab! Dieses Stück ist ja dann sehr häufig gespielt worden. Es ist ein Theaterstück, ein Performance-Stück geworden. Ein Stück, das frei improvisiert, pure Oralität war, wird plötzlich ein Textstück und wird von dir und von anderen aufgeführt. In Aix, erinnerst du dich, in der französischen Version? Ja, es ist ununterbrochen. Jetzt wurde es in Brüssel, in Holland, in Maastricht. Es gibt in Europa jetzt 4 Produktionen des Stückes, die laufen gleichzeitig. Ich hätte es nie erwartet. Ja. Ich selbst habe das Stück vor kurzem habe ich in Darmstadt gemacht für einen Kongress für Musikpädagogik. Ja. Und das war genauso aufregend wie vor 10 oder 20 Jahren. Man hat es in Weimar gemacht, natürlich in Berlin. Ja. Aber was mich natürlich an diesem Stück interessiert, ist, dass es gleichzeitig eine öffentliche Probe einer Rede ist. Ja? Also es ist nicht eine Rede real, es ist die Probe einer Rede, am Abend vorher. Um zu zeigen, wie eine Rede gebaut wird. Sein Zweifel, der Tribun hat selbst Zweifel, er lässt die Militärmärsche einspielen, stoppen und starten und so weiter, es gehört zu dieser Dramaturgie und er überlegt, wie kann er noch sein Volk anheizen, nicht wahr? Und welche Themen, und natürlich einige dieser Themen sind völlig irrsinnig, wie zum Beispiel Brot und Granit, das bedeutet nicht, aber das bedeutet unter Umständen, je nachdem in welcher Situation das Volk sich befindet, dann Brot und Granit kann die Leute genauso begeistern, also agitiert, du sagst, Schuhe und Reisen. Es kommt nicht darauf an, was du sagst, sondern die Emphase. Ja, genau. Ja? Es ist eine Dialektik des Unsinns, was natürlich passt zu dieser Dialektik des Unsinns, was die politische Rede sein kann. Ja. Die erste öffentliche Aufführung haben wir gemacht mit dir zusammen auf dem Roncalli-Platz. Du erinnerst dich anlässlich der ersten Akustika unseres Festivals, des Studios, 1985, vor dem Kölner Dom. Und da hattest du den Text bereits vorliegen, hast ihn gekürzt, umgestellt und die Musik in anderer Weise integriert. Du standest plötzlich live vor einem Publikum, im Gegensatz vor dem einsamen, nur das Mikrofon als Partner. Und wir hören mal rein in den Anfang, genau in die gleiche Stelle, die wir eben auch gehört haben aus der Studioversion. Maurizio Kagel auf dem Roncalli-Platz vor einem Publikum, einerseits ein Konzertpublikum. Mit Live-Musik. Mit Live-Musik und Passanten, die übrigens reagiert haben auf das. Und es kamen sehr seltsame Verwechslungen. Einige nahmen deinen Auftritt dort als Realität. Ja. We'll be right back. habe euch gebeten, hierher zu kommen, weil mein Herz blutet. Es liegt mir etwas am Herzen. Ich will mit euch ein Herz und eine Seele sein. Seit langem trage ich mein Herz auf der Zunge. Ich möchte auf meinem Herzen keine Mördergrube machen. Das Herz blutet mir, weil ihr kein Herz und eine Seele seid. Weil ihr kein Herz und eine Seele seid. Ich möchte mein Herz ausschütten. Ich möchte meinem Herzen einen Stoß geben und euch sagen, mein Blut ist euer Blut und mein Herz ist euer Herz. Und deswegen sage ich, kämpfen! Ab! Zuerst möchte ich was sagen. Ich habe, glaube ich, jeder öffentliche Realisation des Tribuns habe ich immer geändert. Gelernt habe ich aus diesen öffentlichen Auftritten, dass man muss Platz zum Reagieren haben. Also die Striche, die Umstellungen und so weiter sind Produkt einer Erfahrung und auch meine eigene Möglichkeit zu reagieren, die Stimmung der Leute. Manchmal mache ich einen Strich ganz spontan, manchmal wiederhole ich Sachen, nicht wahr? Der Redefluss, überhaupt, Sprechen basiert auf Improvisation. Je reicher dein Vokabular ist, desto komplizierter dein Redefluss sein kann. Aber der Urprozess bleibt immer der gleiche, ist Improvisieren. Mauro, bleiben wir nicht bei der politischen Rede, sondern bleiben wir bei einem Politiker, den du sogar namhaft gemacht hast in einem deiner Stücke. Völlig überraschend. Für mich eines der seltsamsten stimmlichen Artikulationen deiner gesamten virtuosen Stimmkunst. Playback Play. Vor 2 Jahren hier in diesem Studio realisiert. Neues von der Musikmesse hast du dieses Stück genannt. Und da tritt ein Politiker plötzlich auf, der singen soll oder etwas sagen soll. Und er wird annonciert als Gorbatschow. Пожалуйста, Горбачев, придите до театра Б. Пожалуйста, Горбачев, придите до театра Б. Pan Gorbaczow jest proszony na podium do sali B. Herr Michael Gorbaczow, bitte dringend zum Konzertpodium in Halle B. Oh, you're more than me. Diese Aufnahme habe ich vor etwa 15 Jahren an einem launischen Nachmittag mit dem Toningenieur Klein gemacht hier. Und es war sozusagen etwas, was nicht geplant war. Und ich dachte, gut, das wird archiviert. Das können wir in diesem Hörspiel nicht verwenden. Aber ich fand die Leidenschaften, dieses musikalische Elan und diese neoslawische Atmosphäre und die Traurigkeit, die Hoffnung, dass es vielleicht besser wird, wenn man sich wirklich vorausgibt. Das alles fand ich sehr wichtig und dachte, ich werde schon etwas finden, wo ich es verwenden kann. 15 Jahre später habe ich es gefunden. Aber die Tatsache, dass Gorbatschow auftritt, ist eigentlich nicht verwunderlich. Denn jede Messe, jede wichtige Messe, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, wird immer eröffnet von einem Politiker. Weil alle Politiker interessiert sind, dass die Wirtschaft floriert. Und dass man gute Beziehungen zum Ausland hat und so weiter und so weiter. Also die Politiker werden eingeladen, einbezogen und je nachdem, in welchem Zeitpunkt wir uns befinden, am Ende von einer Wahlperiode oder kurz vor den Wahlen und so weiter, die Rede wird immer optimistischer, nicht wahr? Ja, aber nur heißt es hier eine ganz besondere Artikulation, er hält ja eigentlich keine Rede. Ja, aber gleichzeitig. Playback Play ist Produkt meiner Beobachtungen von einem Musikmesser in Frankfurt. Und als ich da war, erstens gab es Konzerte in Abstand von 30 Minuten und alles, Streichquartette, Pop und Jazz und Lyrik und so weiter. Und es gab mehrere Politiker, die zu Besuch waren. Natürlich haben sie nicht gesungen und nicht gespielt, aber Politiker gibt es immer in solche Messen. Und die Tatsache, dass ich Gorbatschow singen ließ, hatte zu tun mit meiner Beobachtung, dass Gorbatschow sehr engagiert im Geschäft ist, nachdem er abgewählt worden ist. Er tritt immer wieder Reden, gibt Preise und so weiter. Also ich sagte, also er ist kein Pensionär, aber doch ein Pensionär und er ist sehr aktiv. Und deswegen sagte ich, Gorbatschow ist typisch für das Weitermachen. Ja. Vielleicht eine grundsätzliche Frage, die all das betrifft, was wir jetzt besprochen haben. Es ist schon ungewöhnlich, dass ein Komponist nicht nur seine eigenen Stücke produziert, so wie du das ja auch getan hast, wie viele, vor allen Dingen der neuen Musik, das ja heute tun, dass die einen oder anderen spielen sogar ein Instrument, aber eigentlich wenige, wenn überhaupt, setzen sich körperlich als Sänger oder als Artikulatoren, als Sprecher, als Schauspieler, als Darsteller mit ihrer Stimme ein. Was fasziniert dich, dich so persönlich einzubringen in deine Stücke? Was war das von Kindheit an schon ein Vergnügen, eine Lust? Ja, ich meine, es hat zu tun, dass mein Spieltrieb unermüdlich ist. Ja. Ich kann müde sein, aber ich werde immer noch Prätexte finden, um mich zu betätigen. Zum Beispiel, ich fahre selbst kein Auto, besitze selbst nicht, aber meine Frau fährt Auto. Und also ich bin der ewige Begleiter. Und da ich nichts zu tun habe, singe ich. Hm. Und ich kann zum Beispiel, wie meine Frau sagt, 120 Kilometer lang singen im Auto. Und ich singe natürlich nicht Kagel, das ist keine Musik, das ist kein 150 Kilometer. Ich kann 2,5 Stunden im Wagen singen, weil ich mich langweile, ich kann nicht lesen. Also ich singe. Damit will ich Folgendes sagen, mein Spieltrieb und meine Freude zu fantasieren akustisch ist sehr groß. Und ich habe beobachtet, dass diese physische Betätigungen, also auch sprechen, auch agieren und so weiter, sind ein Heilmittel für meine Schreibtischtätigkeit. Ja. Nun, diese Lust und dieses Vergnügen ist auch anderen aufgefallen. Du bist ja mehrfach auch in Hörstücken von Kollegen aufgetreten. Ich erinnere mich, dass Günter Herburger dich eingeladen hatte in den 70er Jahren an einem Stück Exhibition oder Ein Kampf um Rom. Dann sehr, sehr herausragend, möchte ich sagen, ist dein Auftritt in John Cages wunderbarem Stück Ein Alphabet, wo du die Rolle von Erik Satie mit großem Vergnügen und mit großem Lacherfolg, möchte ich fast sagen, beim Publikum. Wir haben das hier anlässlich des 75. Geburtstags von John vorgestellt mit seinen Freunden und du hast die Rolle von Satie gesprochen. Vielleicht hören wir einen ganz kleinen Augenblick da mal herein in diese Rolle von Erik Satie, gesprochen von dir, wobei es sich hier ausschließlich um Zitate von Satie handelt. Möbliermusik ist in ihrem Kern industriell. Die Menschen haben die Angewohnheit, ständig in Situationen Musik zu machen, wo Musik nichts zu suchen hat. So spielt man Walzer, Opernfantasien und ähnliche Sachen, die für einen anderen Zweck geschrieben wurden. Wir dagegen wollen eine Musik einführen, die die nützlichen Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen vermag. Der Kunst sind diese Bedürfnisse fremd. Die Möbliermusik erzeugt Vibrationen. Das ist ihr einziges Ziel. Sie spielt die gleiche Rolle wie das Licht, die Wärme und der Komfort in all seinen Formen. Möbliermusik triebt auf vorteilhafteste an die Stelle von Märschen, Polken, Tangos, Gavotten und so weiter. Man verlange Möbliermusik, kein Treffen, keine Veranstaltung, keine Veransammlung ohne Möbliermusik. Möbliermusik bei Notaren, in Banken und so weiter. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Stück Möbliermusik und einem anderen. Sie stammen alle aus einer Familie. Keine Hochzeit ohne Möbliermusik. Man geht in kein Haus, das nicht Möbliermusik benutzt. Wer keine Möbliermusik gehört hat, hat keine Vorstellung vom wahren Glück. Wenn Sie schlafen gehen, ohne vorher ein Stück Möbliermusik gehört zu haben, werden Sie schlecht schlafen. Ja, dieser kurze Ausschnitt steht relativ am Anfang dieses Traumstückes, in dem sich die Geister von Duchamp, Satie und James Joyce treffen, dieses Stückes von John Cage. Und durch die Art und Weise, wie du das vorgetragen hast, gespielt hast, hat, und wir haben es in der Reaktion des Publikums ja gerade gehört, hast du die Stimmung für dieses Stück gleich am Anfang auf ein Niveau gebracht, das dem Zuschauer, Zuhörer die leichte Ironie, die Cage hier auch mit diesem Stück verfolgte, jene Heiterkeit, hast du gleich in deiner Stimme, ohne das zu persiflieren, eingebracht. Ja, mir war Folgendes wichtig. Ich wusste, dass diese Texte eine Verfremdung brauchen, eine stimmliche Verfremdung, um sie zu potenzieren in ihrer Wirkung. Weil, wenn sie völlig normal vorgetragen werden, dann das Ganze wurde eine akademische so Stunde. Und dann kann man alles nachlesen, weil es nur Zitate sind. Also das Erste, was ich machte, ist, meine Stimme etwas höher zu bringen, also in eine mittlere, hohe Lage. Weil Satie eine hohe Stimme hatte, ja, aus der Beschreibungen. Ja. Ich wollte ihm gar nicht nachahmen. Ich sagte, es kommt nicht in Frage, diese Stimme mit einem französischen Akzent zu haben. Das wäre eigentlich nicht gut. Aber ich habe natürlich zu Hause das ausprobiert und ich entschied mich, da ich ich habe Akzent im Deutschen, ich kann nicht akzentfrei sprechen, sagte ich, ich muss in der Nähe eines Akzents kommen, der nicht aus Deutschland stammt. Und das Ganze hat etwas von einem dekadenten K&K-Offizier. Und ich war sehr erstaunt, wie das funktioniert hat. Als nach dem zweiten Satz, als die Leute begannen, sich zu freuen und zu zelebrieren. Ich habe natürlich mein Tempo nicht geändert, nichts. Aber ich dachte, aha, das, Funke ist übergesprungen. Das ist es. Und nur die Nerven behalten und weiter so. Es ist surreal und es muss wirklich mit einer Grenzstimme gebracht werden. Ja? Es ist weder ernst noch nur ironisch, ja? Weil es wiederum hat eine wunderbare Poetik. Ja. Ein anderes Stück, das wir beide damals produziert haben, wo ich dich eingeladen habe, dir auszusuchen, eine Rolle, entweder Arthur Rubinstein oder Glenn Gould, hast du natürlich spontan Glenn Gould gewählt. Glenn Gould hat diesen schönen Dialog, den er mit Rubinstein einmal geführt hat, über die unterschiedlichen Haltungen von Rubinstein, der natürlich sich nur vorstellen konnte, als Pianist vor Publikum aufzutreten, und Glenn Gould, der diese radikale andere Position hatte. Ich kann das auch im Studio viel besser herstellen, indem ich es redigiere, schneide. Du hast die Rolle von Glenn Gould gesprochen und hast dich sicherlich inhaltlich sehr stark damit identifiziert. Vielleicht auch da einen ganz kurzen Ausschnitt. Sehen Sie, das lässt sich durch eine Schallplatte überhaupt nicht erreichen. Nun, das mag sein. Wenn man eine Schallplatte aufnimmt, ist man allein. Ich weiß, wenn ich ins Studio komme, sehr selten genau, wie ich etwas machen werde. Ich meine, ich probiere es auf 15 verschiedene Weisen und 8 davon funktionieren vielleicht einigermaßen gut. Und es besteht die Möglichkeit, dass 2 oder 3 wirklich überzeugend klingen. Aber ich weiß während der Aufnahme nicht, was dabei letztlich herauskommen wird. Man hört sich das Playback an und sagt, Das funktioniert nicht. Ich muss das völlig anders machen. Der Künstler im Studio ist dem Komponisten sehr ähnlich, denn er hat die Möglichkeit, nachträglich zu redigieren. Dies verleiht ihm eine Macht. Es ist eine andere Macht als die, von der Sie gesprochen haben. Sicherlich, aber sie ist real. Es ist etwas, was man in einem Konzert nicht tun kann, weil man, wie ich es mir immer gewünscht habe, nicht anhalten und zweite Fassung sagen kann. Nun ja, das ist plausibel. Aber ich spiele gern das Ganze, wenn ich einmal angefangen habe, denn ich kann es nicht ertragen, zu unterbrechen. Nun, ich kann es ertragen, denn zunächst einmal glaube ich ans Redigieren. Ich gebe zu, dass es hilfreich ist, einen ganzen Take pro Satz zu machen. Aber ich sehe keinen besonderen Grund, warum man nicht in 162 verschiedenen Segmenten aufnehmen kann, anstatt alles in einem Stück. Ich selbst arbeite nicht so, aber ich sehe keinen Grund, warum man es nicht könnte. Nun, natürlich habe ich diese Rolle von Glenn Gould gewählt, weil ich ihn kannte und er kannte auch einige meiner Hörspiele. Als ich Dozent in Buffalo war, dann gingen wir oft nach Toronto zum Essen, weil in Buffalo waren praktisch keine Restaurants, es war wirklich sehr mies. Und dann gingen wir nach Toronto, das waren 40 bis 50 Kilometer, man ging über den Niagara Falls und da war eine der besten Freundinnen von Glenn Gould und ich habe ihn kennengelernt, wir haben sehr viel über Radio gesprochen. Was ja nicht bekannt ist, oder lange Zeit nicht bekannt gewesen ist, dass er einer der ganz großen Pioniere auch der akustischen Kunst gewesen ist. Ja. Er hat als erster das Achtspur eingesetzt, The Idea of North, das sind große, große Pionierwerke, ja. Neben seiner pianistischen Tätigkeit. Natürlich, ne? Und er war sehr interessiert am Radio. Im Moment, wo er aufgehört hat, öffentlich zu spielen, war sozusagen seine imaginative Welt sehr beeinflusst von der Tatsache, dass man Aufnahmen machen kann. Und er begann, alles so zu verstehen. Und ohnehin habe ich mich damals schon so intensiv mit Mikrofone und auch mit der gleichen Tatsache. Dem Handwerkszeug. Mit Handwerkzeug. Und ich habe einmal geschrieben, dass Komponisten heute nicht mit Bleistifte, sondern mit Mikrofone in den Händen schreiben. Und deswegen wollte ich mich mit Glenn Gould identifizieren, ja. Weil es seine Zweifel, seine Interessen, seine Neugier, das alles lag mir sehr nah. Und wir haben auch in Toronto viel darüber gesprochen. Ja, Maurizio, für mich ein gewisser Höhepunkt deiner stimmlichen Improvisationskunst und auch ja, deines Einfallsreichtums ist dieses Stück Blues Blue, wo du deiner Stimme völlig freien Lauf gegeben hast und ein Stück über deine Stimme selbst produziert hast, in dem du als einzige Stimme sozusagen dort auftauchst, erscheinst, umgeben von Jazz-Musikern, von einer Musik, die du selbst komponiert hast, die aber zum Teil improvisiert wurde. Blues Blue. Meine Liebe zu Jazz hat nie aufgehört. Ich habe zu Pop, muss ich sagen, fast keine Beziehung. Aber mit Jazz bin ich groß geworden und das ist so geblieben. Ich liebe es und ich höre alte Platten. Und Blues Blue ist eine imaginäre Biografie. Es ist eine Biografie von jemandem, der es nicht gab, mit allen Elementen, von New Orleans bis Chicago, die bekannt sind und die Bestandteil der Biografie so viele gute, alte Jazzer sind. Das ist eine Hommage im Grunde genommen. Ist eine Hommage an die farbigen Sänger. Ja, und ich habe einmal so formuliert, dass die Rache der Schwarzen in USA ist, dass sie Amerika musikalisch kolonisiert haben. Ja. Na, das ist es. Und es ist bis heute so geblieben. Sie konnte nicht anders geben als ihre Musik. Das war ihre Kultur. Und damit haben sie die Weißen kolonisiert. Und es ist eine Hommage an einen schwarzen Sänger, John Blue. Und dafür habe ich eine Reihe von Aufnahmen hier im Studio selbst gesungen und sie ummodelliert zu alten Aufnahmen mittels Schallplattengeräusche, die typischen Schallplattengeräusche von 38, allerdings mit einer Streichholzschachtel und ein Streichholz gemacht. Ich fand, das klingt genauso ähnlich und man kann es regulieren und so weiter mit der Hand. Und ich habe das alles aufgenommen und eine Gruppe von Musikern hört diese Schallplatten. Sie sind sozusagen arbeitslose Musiker in einem New Yorker Hotel und warten auf Engagement. Die Gewerkschaft wird anrufen in den letzten 3 Wochen. Und also sie hören alte Schallplatten. Und die John Blue ist für sie so ein Ansporn. Es ist ein Ersatz für Glück. Und beim Hören dieser Platten kommen sie allmählich wieder in ihren Beruf rein und sie begleiten John Blue mit ihren Instrumenten. Es ist so eine Jam Session. Ja. Hören wir einen Ausschnitt. Hard to find. I got to go to Alabama. I got to go to Mississippi. I got to go to Cincinnati. I got to go to Kansas City just to ask for John Blue. God mentioned this to him. That's the way. That's it. Thank you. Mutter! I sit down in the street trying to see in the cold night. Ja, Maurizio, zum Abschluss unserer kleinen Reise durch die Stimmenlandschaften des Maurizio Kagel. Ein, wie ich finde, sehr persönliches, sehr intimes Werk, das du der Cäcilie gewidmet hast. Cäcilie ausgeplündert, ein Besuch bei der Heiligen, so hast du dieses Hörstück genannt, das du hier im Studio produziert hast. Der Anlass war das Jahr der Musik. Und es ist ein Dialog zwischen dir, dem kleinen, demütigen Komponisten Maurizio Kagel und der großen Muse Cäcilie der Musik. Ja, das ist natürlich so ein Bekenntnis von mir. Cäcilie ist gleichzeitig mein alter Ego. Und ich unterhalte mich mit ihr über ihr zweifelhaftes Schicksal, also dass sie die ganze Musik der Welt ununterbrochen hören muss, das ist wirklich sehr mühsam. Und natürlich eine Reflexion über meinen Beruf, aber über die Tatsache, dass wir Musik für eine nicht vorhandene Gesellschaft machen, sozusagen. Das ist ein Schicksal der neuen Musik. Ich war immer dagegen, zu glauben, dass Musik die Welt verändern kann. Und auch politisch kann sie es nicht verändern. Wir können Träger bestimmter Texte sein. Und wenn die Texte politisch interessant sind, dann wird die Musik helfen, nicht wahr? Wenn die Texte nur lediglich politisch korrekt sind, wird die Musik auch nicht helfen. Also ich war immer dagegen zu glauben, Musik in sich kann etwas verändern. Aber Musik kann den Menschen so viel geben. An Glücksgefühle, an kleine Momente der Hoffnung. Sie ist tatsächlich eine Medizin für viele, viele Menschen. Es ist eine seelische Medizin. An das glaube ich ganz fest. Und die Tatsache, dass Musik gibt, ist so geheimnisvoll, wie in der Religion, wenn man über Gott spricht, nicht wahr? Es gibt keine befriedigende Beschreibung, was Gott ist. Ja? Weder von Atheisten noch von Gläubigen. Wenn man glaubt, dann hat man vielleicht für sich eine kleine Definition, die man nicht aussprechen kann, weil der andere hat eine andere Definition. Und wenn man nicht glaubt, dann kann man nicht Gott nicht definieren, sondern man kann definieren die Verwalter von Gott. Und in der Musik passiert etwas Ähnliches. Niemand ist in der Lage zu definieren, was Musik ist und warum Musik entsteht. Und das beschäftigt mich natürlich. Und ich bin nicht mehr der Jüngste. Und ich frage mich immer wieder, und ich bin überzeugt, das habe ich ja oft gedacht, ich bin wahrscheinlich Komponist geworden, weil ich nicht wusste, was Musik ist. Und in der Nähe des Ende meines Lebens bin ich immer noch unfähig, Musik zu definieren. Ich bin aber ganz glücklich durch diese Nichtdefinition. Das bedeutet, das Geheimnis geht weiter. Sie übt wieder, als ob morgen die letzte Prüfung stattfinde. Ich kann daran nichts ändern. Auch an mir ist wenig zu ändern. Es würde mir wohltun, könnte ich nur still bei ihr sitzen, ihre Hand drücken und keine Worte finden müssen, kein Verlangen zu hören, nur sitzen. An meine vergeblichen Versuche, an meine schrecklichen Stücke denken, mich für einige gute Einfälle bedanken, alles stumm, in Grübeln vertieft, ohne Aufregung. Unfleißig, vegetierend, ganz ruhig. Kein Telefon, die Post in ewigem Streik, ein idyllischer Wartesaal. Völlig frei von Gedanken an Wirkung, weder schön noch hässlich, keine Gegenleistung. Schweigsam. Alles geschieht heimlich. Niemand soll teilnehmen. Stillstand. Absichtslos. Nicht zu vertonen. Fest entschlossen, genügsam zu sein. Ungehörte Musik aufkommen lassen. An Variationen denken, die ich nicht geschrieben habe. Keinen Wunsch, heimzufahren, um die verlorene Zeit zu vergessen. Was für Miene würde ich dabei machen? Ich wäre misstrauisch mir gegenüber, vielleicht krank. Diese geduldige Kraftanstrengung. Ich warte noch ein wenig. Des Nachts schlafe ich fast gar nicht mehr und tagsüber während der Arbeit. Ich bin ein Dummkopf. Ein dummer Kopf. Dumm, dumm Kopf. Du dumm, dumm. Dumm, dumm, dumm. Du dumm, dumm, dumm. Dumm, dumm, dumm. Du dumm, dumm. Sind Sie auch Komponist? Ich möchte gerne. Noch nicht ganz fertig? Nicht ganz, nein. Aber bald. Ich habe leider Ihren Namen nicht verstanden. Kagel. Mauricio Kagel. Den kenne ich. Schon mal gehört. Kagel. Kagel. Sie hören wirklich alles. Ich bin dazu verpflichtet. Solange niemand anders seine schützende Hand über das Ganze hält. Vor wem schützen Sie uns? Vor Übereinstimmung. Verstehe. Man soll nicht zu viel... Ja, eben. WDR 3, Studio Akustische Kunst. Stimme Mauricio Kagel. Eine Sendung von Klaus Schöning. Im Gespräch mit Mauricio Kagel, begleitet von zahlreichen Hörbeispielen aus den Stimmenlandschaften des vielseitigen Komponisten. Am kommenden Samstag, wie stets um 23 Uhr in WDR 3, im Programm des...